Frau Hustekuchens Leben mit Frosch, 21. Juli 2014. Alles Lüge und trotzdem. Wie wir vorgestern erfahren haben, war die Todesnachricht gelogen. Wow. Es gibt zwei Möglichkeiten. A. Eine Mutter erklärt ihr Kind aus Aufmerksamkeitssucht, Irrsinn oder sonstigen abstrusen Gründen für tot. B. Jemand hackt den Account besagter Mutter, um monatelang in einem Babyforum Dinge in ihrem Namen zu posten und dann das Kind auf einmal für tot zu erklären. Zu beiden Möglichkeiten fällt mir leider gar nichts ein. Wir haben gelitten, getrauert, überlegt, Geld zu schicken für einen Grabstein. Einige von uns haben bereits Kinder verloren, sei es durch Fehlgeburt oder plötzlichen Kindstod, und sind durch diese Nachricht wieder voll in die Trauer um ihr eigenes Sternenkind gefallen, wurden erinnert an diese schreckliche Zeit nach dem Verlust. Andere haben wieder die Angel-Care-Matten ausgepackt, nicht geschlafen, ihre Kinder stündlich kontrolliert, ob sie noch leben, Ängste ausgestanden. Wie kann man sich solch eine Lüge ausdenken? Wie kann man so etwas verbreiten und sich mehrmals dazu äußern, die betreffende Nacht schildern, Einzelheiten verbreiten, sich suhlen in der Trauer anderer? Jedenfalls geht es dem betreffenden Kind gut. Trotzdem gibt es den plötzlichen Kindstod, der auch bei größeren Babys noch vorkommen kann. Es kann unsere Kinder immer noch treffen und niemand kann etwas tun. Ich bin so dankbar, dass der Frosch lebt und gesund ist.